1875 wurde in Lausanne unter der Schirmherrschaft der Allgemeinen Israelitischen Allianz ein Abkommen zwischen dem Judentum und der Freimaurerei geschlossen. Der Einfluss des Judentums in den Logen wurde immer amtlicher. In »Das goldene Band« geben wir die Erklärungen des deutschen Freimaurers von Knigge wieder. Das Judentum hat in der Freimaurerei eines seiner wesentlichsten Instrumente für die Verwirklichung seines Traumes einer Weltherrschaft erkannt. Der Jude Du Mesnil Marigny schreibt in seiner »Geschichte der politischen Wirtschaft des alten Volkes«, Ausgabe von 1878, Band 2, Seite 275, unter anderem: »Wer das Gold besitzt, beherrscht die Welt. Und wer anderes als der Jude könnte dieser Herrscher sein? Er besitzt bereits das Bankenmonopol, die Eisenbahnen, den Handel. Durch das Gold kann er seinen Kindern eine höhere Bildung geben und sichert ihnen damit leitende Stellungen in der Kunst, Literatur, Wissenschaft, in öffentlichen Verwaltungen. Die meisten Professoren an der Sorbonne, an den Universitäten und den besten französischen Instituten werden von uns gestellt. Juden sind die bekanntesten Philosophen und Theaterautoren. Bekannt ist die Bestechlichkeit der Presse, und diese schreckliche Zerstörungsmaschine wird auch durch die Juden kontrolliert. Jedoch, der Messias wird nicht kommen, solange ein Jude noch die Herrschaft eines Nichtjuden erdulden muss.« Sanhedrin 98a. Selbst die Juden erklären, dass sie die Urheber der Idee der Revolutionen waren, wiewohl sie auch die Antreiber des Terrorismus sind, den sie kontrollieren und leiten. Die russische Revolution ist eine jüdische Revolution, weil sie einen entscheidenden Punkt in der jüdischen Geschichte bedeuten wird. Sie muss dort durchgeführt werden, weil Russland die Heimat beinahe der Hälfte aller Juden der Welt ist. Deswegen wird der Sturz des zaristischen Regimes einen großen Einfluss auf das Schicksal tausender Juden haben, die kürzlich in andere Staaten auswanderten. In der Tat, die Revolution muss eine jüdische Revolution sein, weil die Juden die aktivsten Revolutionäre im zaristischen Russland sind. Jakob de Haas, The Maccabäer, November 1905. Die Wichtigkeit dieser Erklärungen, die 12 Jahre vor der russischen Revolution gemacht wurden, ist in der Tatsache bewiesen, dass beinahe alle Organisatoren dieser Revolution Juden waren. An der Spitze der Revolutionäre, wie der Führer der Soldaten und Bauern, standen die Schüler der Rabbinerschule. Genau wie dieser mysteriöse Drogué in Chile, der auf die gefallenen Nazis am 5. September 1938 noch schoss. Es gab keine einzige politische Organisation in diesem weiten russischen Reich, das nicht von Juden geführt und kontrolliert worden wäre. Die Sozialdemokratische Partei, wie heute in Deutschland, die Sozialrevolutionäre Partei und so weiter. In »Das goldene Band« haben wir die Fotografie der ersten Sowjet veröffentlicht, auf dem die abgebildeten Personen alles Juden sind. Der Besitz dieses Fotos wurde mit dem Tode bestraft. Die politische Befreiung und die jüdische Sache waren ein und dasselbe im Russland jener Tage. Deswegen hatte Nilus versucht, den Zaren auf die Gefahr aufmerksam zu machen, indem er ihm das Dokument der Protokolle zulassen kommen wollte. Die Weltrevolution, die wir heute erleben, muss ausschließlich in unseren Händen bleiben. Diese Revolution wird die Vorherrschaft der jüdischen Rasse über alle anderen verstärken. Das jüdische Volk, 8. Januar 1919. Und dieses andere außergewöhnliche Zitat, erschienen in the Jewish World, also die jüdische Welt, vom 16. Januar 1919 mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg. Das internationale Judentum treibt Europa in diesen Krieg nicht, um sich einer großen Menge Goldes zu bemächtigen, sondern um auch einen neuen jüdischen Weltkrieg durch diesen vorzubereiten. Und da gibt es noch einige, die daran zweifeln, was Hitler enthüllt hat. Die Juden, Urheber des Versailler Vertrages, wussten, was geschehen würde. Sie warteten im Verborgenen sehnsüchtig darauf, wissend, dass der nächste Krieg, der zweite jüdische Weltkrieg, ihnen zur Erlangung der Weltherrschaft dienen würde. Sie konnten die seit Jahrhunderten vorgefassten Schritte tun und damit die Endzerstörung erreichen, das Chaos, ihr Chaos. Voller Bewunderung stellen wir fest, mit welcher Schnelligkeit und in welcher Zahl die Juden aller Länder zur Tat geschritten sind. Revolutionen der Sozialisten, Menschewiki, Orthodoxe oder unabhängige Marxisten, nennen wir sie, wie sie wollen, alle sind jüdisch und in den revolutionären Gruppen können wir die Juden in leitenden und militanten Funktionen finden. Interview des Rabbiners J.L. Magnes, gegeben in New York 1919 und wiedergegeben in Judentum und Weltumsturz, Band 2, Seite 24. Der Jude Moritz Kohn gibt zu: Ohne unsere Einwilligung kann kein Potentat der Welt eine Entscheidung treffen. Kein Wort, das wir nicht wünschen, kann veröffentlicht oder verbreitet werden, weil wir die Presse kontrollieren. Keine Idee, die uns missfällt, kann in der intellektuellen Welt Eingang finden. Seit geraumer Zeit besitzen wir die Herrschaft über die Welt. Diese Worte wurden von Gottfried zur Beek in »Die Geheimnisse der Weisen von Zion«, dritte Ausgabe 1919, Seite 27, zitiert. Denn schon 1673 hatte Bar Nachmani in »Bamidbar Rabba«, Foliant 172c4 und Foliant 173c1 gesagt: »In der Zeit des Messias werden die Juden alle Völker der Welt ausrotten. Das muss durch den totalen Atomkrieg erreicht werden, den sie jetzt vorbereiten. Sie selbst würden sich retten, die auserwählteste Gruppe dieser Gegenrasse, denn sie haben die erforderlichen Vorkehrungen dafür getroffen, hier und im Weltraum. Also, Israels Erde wird sich auf eine Größe erstrecken, die die gesamte Welt umfasst«, Zitat derselben Quelle. »Jedoch, wenn sie die Endlösung so lange hinausgezögert haben, dann doch nur, weil sie sich noch nicht sicher genug fühlen, trotz allem, denn der Jude weiß, dass Hitler und der esoterische Hitlerismus nicht in Berlin zu Ende des Zweiten Weltkrieges gestorben sind. Weil ihnen die Pläne des tausendjährigen Judentums bekannt sind, befinden sich die Arier in Bereitschaft, um ihnen entgegenzuwirken.